Ihr dürft euch nicht Götzen anfertigen und euch nicht Schnitzbilder und Mahlsteine aufstellen, noch einen Stein mit Bildwerk in eurem Lande setzen, um euch davor niederzuwerfen, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Meine Ruhetage sollt ihr beobachten und euch vor meinem Heiligtume scheuen, ich bin Jahwe. Wenn ihr nach meinen Satzungen wandeln und meine Gebote beobachten und nach ihnen tun wollt, so will ich euch jedes Mal zur rechten Zeit Regen senden, dass der Boden seinen Ertrag gebe und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte tragen. Da soll sich bei euch die Dreschzeit bis zur Weinlese hinziehen und die Weinlese bis zur Saatzeit, dass ihr Brot in Fülle zu essen habt und sicher in eurem Lande wohnt. Und ich will machen, dass Friede im Lande herrscht, dass ihr euch niederlegen könnt, ohne dass euch jemand aufschreckt. Die reißenden Tiere will ich wegschaffen aus dem Land, und kein Schwert soll in euer Land eindringen. Ihr werdet eure Feinde in die Flucht schlagen, dass sie auf der Flucht vor euch dem Schwerte verfallen. 5 von euch sollen 100 in die Flucht schlagen, und 100 von euch sollen 10.000 in die Flucht schlagen, so dass eure Feinde auf der Flucht vor euch dem Schwerte verfallen. Und ich werde mich zu euch wenden und will verleihen, dass ihr euch mehrt und zahlreich werdet, und will meinen Bund mit euch in Kraft treten lassen. Und ihr werdet abgelagertes altes Getreide zu essen haben und das alte hinausschaffen müssen, um das neue unterzubringen. Und ich werde meinen Wohnsitz unter euch aufschlagen und keinen Widerwillen gegen euch hegen, sondern werde unter euch wandeln und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten weggeführt hat, damit ihr nicht länger ihre Sklaven wäret, ich zerbrach die Stangen eures Jochs und ließ euch aufrecht einhergehen. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht durchaus nach diesen Geboten handelt, wenn ihr meine Satzungen verachtet und gegen meine Rechte Widerwillen hegt, so dass ihr nicht durchaus nach meinen Geboten handelt und so den Bund mit mir brecht, so will auch ich demgemäß mit euch verfahren und will Schreckliches über euch verhängen, Schwindsucht und Fieber, die Augen erlöschen und das Leben schwinden machen. Da sollt ihr dann vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden es verzehren. Und ich werde mein Angesicht wieder euch kehren, dass ihr geschlagen werdet und fliehen müsst vor euren Feinden, und eure Hasser werden euch unterjochen, und ihr werdet fliehen, auch wenn euch niemand verfolgt. Und wenn ihr mir auch dann noch ungehorsam seid, so will ich euch noch 7-mal härter züchtigen um eurer Sünden willen und will euren frechen Stolz brechen und will machen, dass der Himmel über euch wie Eisen und euer Boden wie Erz ist. Da werdet ihr euch dann nutzlos abquälen, der Boden wird euch keinen Ertrag geben, und die Bäume im Lande werden keine Früchte tragen. Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch weiterschlagen 7-mal, wie es eure Sünden verdienen. Da werde ich die wilden Tiere gegen euch entsenden, dass sie euch eurer Kinder berauben und euer Vieh würgen und eure Zahl mindern, so dass eure Straßen veröden. Und wenn ihr euch dadurch nicht von mir warnen lasst, sondern mir zuwiderhandelt, so will auch ich euch zuwiderhandeln und will euch meinerseits schlagen 7-mal um eurer Sünden willen und will ein Schwert über euch kommen lassen, das Rache nehmen soll für den Bundesbruch. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückziehen werdet, so will ich die Pest unter euch senden, und ihr sollt in Feindeshand gegeben werden. Wenn ich euch die Stütze des Brotes zerbreche, so werden dann 10 Weiber in einem Becktopfe Brot für euch backen und euch das Brot abgewogen zurückbringen, und ihr werdet essen, aber nicht satt werden. Und wenn ihr mir trotzdem ungehorsam seid und mir zuwiderhandelt, so will dann auch ich im Grimm euch zuwiderhandeln und euch züchtigen 7-mal um eurer Sünden willen. Und ihr sollt das Fleisch eurer Söhne verzehren und das Fleisch eurer Töchter sollt ihr verzehren. Und ich will eure Opferhöhen verwüsten und eure Sonnensäulen zerstören und will eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen und werde Abscheu vor euch empfinden. Eure Städte will ich zu Trümmerhaufen machen und eure Heiligtümer verwüsten und will nicht riechen den lieblichen Geruch eurer Opfer. Ja, ich selbst will das Land verwüsten, dass sich eure Feinde, die sich darin niederlassen, darüber entsetzen sollen. Euch aber will ich verstreuen unter den Völkern und will hinter euch her das Schwert zücken, und euer Land soll zur Wüste und eure Städte sollen zu Trümmerhaufen werden. Da wird dann das Land seine Ruhezeiten ersetzt bekommen die ganze Zeit hindurch, in der es Wüste liegt, während ihr im Land eurer Feinde seid, da wird dann das Land Ruhe haben und seine Ruhezeiten abtragen. Die ganze Zeit hindurch, in der es Wüste liegt, wird es Ruhe haben, die Ruhe, die es nicht gehabt hat zu den Ruhezeiten, die euch geboten waren, als ihr noch darin wohntet. Und die von euch übrig sein werden, die will ich gänzlich verzagt machen in den Ländern ihrer Feinde, dass sie das Rauschen eines verwehten Blattes in die Flucht jagen soll, dass sie fliehen sollen, wie man vor dem Schwerte flieht, und hinstürzen, obschon sie niemand verfolgt. Und sie sollen übereinander fallen, wie auf der Flucht vor dem Schwert, obschon sie niemand verfolgt, und ihr sollt nicht standhalten können vor euren Feinden. Und ihr sollt unter den Heiden zugrunde gehen, und das Land eurer Feinde soll euch verzehren. Und die von euch übrig sein werden, sollen infolge ihrer Sündenschuld in den Ländern eurer Feinde dahinsiechen, überdies auch infolge der Verschuldungen ihrer Väter sollen sie dahinsiechen, wie diese. Wenn sie dann ihre Sündenschuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, die Untreue, die sie gegen mich begangen haben, und wie sie mir zuwidergehandelt haben, daher auch ich ihnen zuwiderhandelte und sie in das Land ihrer Feinde verbrachte, ja, wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz beugt, und sie alsdann ihre Sündenschuld büßen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken und auch meines Bundes mit Isaak, sowie meines Bundes mit Abraham will ich gedenken und des Landes will ich gedenken. Es muss aber das Land von ihnen verlassen werden und seine Ruhezeiten ersetzt bekommen, während es Wüste liegt nach ihrer Entfernung, sie selbst aber müssen ihre Sündenschuld büßen, dieweil sie meine Rechte verworfen und gegen meine Satzungen Widerwillen gehegt haben. Aber selbst dann, wenn sie im Land ihrer Feinde sind, verwerfe ich sie nicht und verabscheue ich sie nicht, dass ich sie ganz vertilgen und so meinen Bund mit ihnen brechen sollte, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Und ich will zu ihrem besten gedenken an den Bund mit den Vorfahren, die ich vor den Augen der Heiden aus Ägypten weggeführt habe, um ihr Gott zu sein, ich, Jahwe. Das sind die Satzungen und Rechte und Weisungen, die Jahwe auf dem Berge Sinai durch Mose gegeben hat, dass sie zwischen ihm und den Israeliten zurecht bestehen sollten.